بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Beginn mit dem Namen Allahs, des Allgnädigen, des Barmherzigen, Allahs Segen und heilen Barmherzigkeit, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen an derjenigen Stelle weiter, an der wir letztes Mal stehen geblieben sind. Und zwar sind wir immer noch bei den sogenannten Schurut, die sogenannten Bedingungen dafür, dass ein Bay'a-Vertrag gültig ist. Und wir sind heute bei der siebten und letzten Bedingung. Und da geht es darum, dass der Thaman bekannt sein muss. Denn wenn die Begründung dafür ist, dass der Prophet a.s. Gharar-Verträge verboten hat, solche sogenannte Risikogeschäfte verboten hat, und wenn natürlich der Thaman bei einem Bay'a-Vertrag unbekannt ist, dann ist das natürlich ein höchst riskantes Geschäft, wie man sich selbst natürlich denken kann. Zum Thaman gehört nicht nur dazu, dass man sagt, ich verkaufe es für 3 oder für 4 oder für 5, sondern dass man natürlich auch die entsprechende Einheit erwähnt, wie zum Beispiel erstmal die Art des Metalles, wie zum Beispiel Gold oder Silber, und dazu auch die Gewichtszahl, wie zum Beispiel 100 Gramm Gold oder 1 Euro oder 10 Dollar oder ähnliches sagt. In der Realität, wie wird diese Bedingung oft verletzt? Sie wird oft dadurch verletzt, dass zwei Leute einen Bay'a-Vertrag eingehen und der Käufer fragt, was kostet das? Und der Verkäufer sagt, mach dir mal keinen Kopf, wir werden schon irgendwie einig werden, das wird schon nicht so teuer sein, du wirst damit auf jeden Fall zufrieden sein, und solche Ausdrücke, die man vielleicht unter Freunden sagt oder einfach um Vertrauen zu erwecken, und am Ende ist man dann eventuell überrascht. Und solche Ausdrücke, wodurch der Thaman unbekannt wird, sind gemäß der Ijma', gemäß dem Ijma' sind sie Fasid, solche Verträge. Und es reicht auch nicht aus, wenn der Preis der Thaman bekannt ist, allerdings nur einem von beiden Vertragspartnern, sondern der Preis muss allen bekannt sein. Also wenn zum Beispiel der Käufer sagt, ich möchte das Produkt kaufen, und er fragt, wie viel kostet es, und der Verkäufer sagt, das steht auf dem Preisschild drauf. Und dann sagt er, okay, ich bin damit einverstanden. Dann ist auch diese Vertragsform Fasid, weil der Preis vielleicht dem Verkäufer bekannt ist auf dem Schild, aber der Käufer davon keine Kenntnis hat. Insofern wichtig ist, dass der Thaman bekannt ist, und er muss eben beiden Vertragspartnern bekannt sein. Eine weitere Form von Unbekanntheit des Thaman ist, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich verkaufe dir das Produkt für den mittleren Goldpreis des morgigen Tages. Das wird zwar im Laufe des morgigen Tages klar, wie hoch der Preis ist, also der mittlere Goldwert wird, mittlere Goldpreis wird im Laufe des morgigen oder mit Ende des morgigen Tages bekannt sein, aber als der Vertrag geschlossen worden ist, war eben der Thaman in der Schwebe. Und deswegen ist dieser wiederum auch ein Risikovertrag. Und wie wir sehen, natürlich, solche Verträge können zur Unzufriedenheit führen. Unzufriedenheit entweder seitens des Käufers oder des Verkäufers. Und das ist ja genau, was wir vermeiden wollen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تراض. Das heißt, verzehrt euer Vermögen untereinander nicht auf nichtige Weise auf. Es sei denn, es geschieht in gegenseitigem Einvernehmen. Ja, und das heißt, dass beide Vertragspartner einverstanden sind. Und wenn jemand wüsste, dass er einen Preis bezahlen muss, der höher ist, den er eigentlich normalerweise zahlen würde für ein Produkt, würde er niemals diesen Vertrag eingehen. Und deswegen sind solche Arten von Verträgen Fasid und dementsprechend auch verboten. Oder zum Beispiel, jemand sagt, ich verkaufe dir das Produkt für den gleichen Preis, für den auch Ali ihn bei dir gekauft hat. Ich verkaufe dir das Buch für den gleichen Preis, wie ihn Abdullah bei dir erworben hat. Wenn der Preis beiden bekannt ist, für den Abdullah, für den er bezahlt hat, dann ist natürlich kein Problem, dann ist der Preis ja bekannt. Aber wenn eben nur einer von ihnen beiden weiß, dann ist es ungültig. Weil es könnte ja sein, dass er sagt, komm mal zu, ich verkaufe dir das Buch für denselben Preis, wie auch dein Bruder es bei mir gekauft hat. Nicht mehr und nicht weniger. Das erzeugt ein Vertrauen seitens des Käufers, weil er denkt, dass er ihn deswegen nicht reinlegen wird. Aber es kann sein, dass der Preis für diesen Käufer höher ist, als oder ihm höher vorkommt oder ihm höher ist, als der Preis, den er Abdullah gegeben hat, auch wenn es der gleiche Preis ist. Aber es geht ja um die Relation. Was für mich günstig ist, muss ja nicht für eine andere Person auch günstig sein. Und auch hier wird wieder die Zufriedenheit verletzt, wenn der Thaman nicht klar und deutlich ist. Anders ist es zum Beispiel, wenn jemand sagen würde, wenn der Endpreis nicht klar ist, aber man ihn sich ausrechnen kann. Das heißt zum Beispiel, du gehst in einen Stoffladen rein und in diesem Stoffladen fragt der Käufer, was kostet dieser Stoff? Und er sagt, was kostet diese Rolle? Und er sagt, es kostet 5 Euro pro Meter. Dann ist dieser Preis vielleicht nicht auf Anhieb klar, aber er lässt sich errechnen. Und deswegen, wenn er dann die ganze Rolle nimmt, dann muss er das eben mit der Meterzahl multiplizieren. Dann hat er auch den Preis, den er haben möchte, den er zu bezahlen hat. Insofern ist der Preis nicht auf Anhieb klar, aber er wird klar dadurch, dass der Käufer die Rolle in die Hand nimmt und schaut, wie viele Meter es sind. Und so werden viele Produkte auch verkauft. Die werden per Meter verkauft, per Kilo verkauft, je nachdem. Das heißt, der Preis wird klar. Denn wenn er letztendlich Geld bezahlt, muss ja vorher ausgerechnet werden, wie viele Meter Stoff es in diesem Fall gewesen sind. Wie sieht es aus, wenn jemand zum Beispiel einen Haufen verkauft? Und zwar gibt es Jusaf auf Arabisch, ja, also manche Händler, zum Beispiel Gewürzhändler, sie verkaufen manchmal etwas per Hohlmaß, ja, oder auch manchmal einfach, er sagt zum Beispiel, ich verkaufe dir einen Haufen Mehl oder einen Haufen von einem bestimmten Gewürz oder eine Handvoll oder ähnliches. Wenn er natürlich sehen kann, dass, also erstmal müssen wir voraussetzen, dass bei diesem Haufen natürlich die Qualität gleich ist, überall gleich ist. Es darf nicht sein, dass am oberen Teil des Häufchens oder bei Trauben, wenn sie oben sind, dass sie gut sind und unten sind sie wiederum schlecht. Aber wenn er sagt, oder zum Beispiel eine Kiste, du hast eine Kiste von Trauben, eine Kiste von Orangen, eine Kiste von irgendwelchen anderen Erträgen, jemand sagt dir, ich möchte diesen Haufen kaufen für 5 Euro zum Beispiel, dann ist zwar das Gewicht nicht bekannt, aber die Menge kann er mit eigenen Augen sehen oder mit eigenen Händen ertasten. Und deswegen ist zwar nicht bekannt wirklich, wie viel er bekommen wird dafür, aber der Preis ist bekannt und es ist unbekannt, wie viel er an Gewicht bekommt oder an Hohlmaß bekommt, aber er kann mit eigenen Augen sehen, was er letztendlich bekommt. Und solange das alles die gleiche Qualität hat, gibt es auch keinen Grund, dieses für ungültig zu erklären. Insofern sehen wir, dass es bei all diesen Beispielen prinzipiell darum geht, dass unser Thaman klar und deutlich ist. Der Thaman darf auch nicht auf eine Art, also wir wissen ja, es gibt verschiedene Arten von Thaman. Gerade in der heutigen Zeit gibt es verschiedene Arten von Währungen und jede Währung ist ja letztendlich nichts anderes als eine Art Thaman. Und so könnte es sein, dass jemand klar und deutlich ein Thaman nennt, aber in der Realität ist er nicht deutlich. Wie kann das sein? Er sagt zum Beispiel, ich verkaufe dir dieses Buch für, wenn er sagen würde, ich verkaufe dir das Buch für 10 Euro weniger 2, dann ist es klar, dass es 8 Euro sind. Jetzt keine Diskussion. Aber wenn er sagen würde, ich verkaufe dir dieses Buch für 10 Euro weniger, zum Beispiel 2 Dollar oder 2 US-Dollar, um es deutlich zu machen, dann hätten wir ein Problem. Denn es ist zwar klar, was 2 Dollar sind, und es ist auch klar, was 10 Euro sind, aber es ist nicht klar, was rauskommt, wenn du das eine vom anderen abziehst, weil eben die Währungen nicht stabil sind. Und heute kriegt man vielleicht für 1 Dollar 1 Euro und morgen kriegt man dafür weniger oder dementsprechend mehr. Insofern ist diese Art von Kaufvertrag, diese Art von Thaman, wäre auch eine Form. Es ist zwar nicht ganz unbekannt, aber es ist so unbekannt, dass wir diesen Vertrag für ungültig erklären würden. Insofern muss es bei einer einzigen Währung bleiben, in diesem Fall der Subtraktion. Ansonsten, wenn er sagen würde, ich hätte gerne dafür 10 Euro und ich hätte dafür gerne 10 Dollar oder 10 Euro und 2 Dollar, ist ja kein Problem. 10 Euro und 2 Dollar, das ist dann nicht mehr abhängig voneinander. Aber wenn du es miteinander vermischst, dann stellst du das in eine Relation und dann weiß man konkret am Ende nicht mehr, was man zu bekommen hat. Denn wir müssen ja vergegenwärtigen, dass auch, wir haben ja gesagt, wenn man einen Kaufvertrag eingeht, kann es sein, dass man den Muthman und den Thaman beides sofort austauscht. Das ist wohl der Normalfall. Aber es gibt viele Produkte, bei denen man den Muthman austauscht und den Thaman erst vielleicht am nächsten Tag, vielleicht erstmal die Hälfte, wenn man Ratenzahlungen macht, ja, muss den Thaman auch nicht gleichzeitig aushändigen. Und wenn ich dann die Sache mit den Währungen ins Spiel bringe, kann sich dadurch vieles verändern. Weniger als wenn es eine einzelne Währung ist. Ja. Also bei einer einzelnen Währung wäre diese Sache unproblematisch. Wie dem auch sei, das waren verschiedene Beispiele für ein und dasselbe. Jetzt gibt es noch in diesem Zusammenhang ein paar Themen, die nicht direkt etwas mit der Bedingung des Thaman zu tun haben, aber sie werden von manchen Gelehrten an dieser Stelle erwähnt, weil sie an diese Stelle am besten passen. Und zwar das sogenannte Thema, eins davon ist das sogenannte Thema des Tas'ir. Tas'ir bedeutet, dass man Preise festlegt. Und gemeint ist, dass hier jemand, der die Macht hat, Preise festzulegen, Preise anderen Leuten festlegt. Also es geht jetzt nicht mehr um den Käufer und den Verkäufer, diese beiden Muta'aqid. Also es geht nicht mehr um diese beiden, denn die können untereinander festlegen, oder der Verkäufer kann ja seine Preise festlegen, wie er möchte. Sondern es geht beim Tas'ir jetzt darum, dass zum Beispiel der Machthaber oder Machtinhaber, der Regierende eines Landes, dass er bestimmte Preise festlegt. Das nennt man auf Arabisch Tas'ir, und dafür gibt es einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, und zwar berichtet Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, er sagt, qala an-nasu ya Rasulallah ghala as-si'ru fasa'ir lana. O Gesandte Allahs, die Leute haben die Preise hochgetrieben, lege du sie fest. Denn ihr wisst, wenn der Prophet alaihi salatu wassalam einen Preis festlegen würde, dann wäre es Schar'a. Und wenn es Schar'a ist, dann kann niemand ihm da widersprechen, alayhi salatu wassalam. Auf jeden Fall, O Gesandter Allahs, die Leute haben die Preise hochgetrieben, lege du sie fest. Denn ihr wisst, es gibt ja wenn Brot oder Wasser oder angenommen die Grundnahrungsmittel zu teuer werden, dann ist es ein Nachteil für die Menschen. Deswegen kamen sie zu ihm und sagten, O Gesandter Allahs, lege du die Preise fest. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alayhi wasallam, إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. Er sagte, wahrlich, Allah ist, ich lege erst den Hadith so vor, wie er ist, und dann erkläre ich was dazu. Allah ist al-Musa'ir, Allah ist al-Qabid, Allah ist al-Basit, Allah ist al-Raziq, und in anderen Versionen al-Razzaq, aber hier in diesem heißt es al-Raziq, denn einer der Namen Allahs Azza wa Jal ist al-Razzaq bekannterweise. Aber in diesem Hadith wird klar, dass auch einer seiner Namen ist al-Raziq. Und ich erhoffe mir, sagt der Prophet, ich erhoffe mir, Allah anzutreffen, ohne dass jemand von euch sein Recht von mir in Bezug auf Blut oder Vermögen einfordert. Also versuchen wir den Hadith nochmal zu verstehen. Sie wollen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Preise festlegt. Da sagt er, wahrlich, Allah ist al-Musa'ir. Und Al-Musa'ir ist also derjenige, der die Preise festlegt. Allah ist, der die Preise festlegt. Und das bedeutet nichts anderes, als dass ich habe nicht ein Recht, die Preise für euch festzulegen, sondern wie Allah es bestimmt hat, so soll es geschehen. Also lasst die Leute untereinander die Preise festlegen. Und ihr wisst, der Preis wird sowieso in der Wirtschaft immer festgelegt durch Angebot und Nachfrage. Ja? Und das ist ein Automatismus, der schon immer da war. Und der Prophet ﷺ wollte nicht in diese Sache eingreifen. Warum? Weil er sagt am Ende, ich möchte nämlich Allah antreffen. Ich hoffe, dass ich eines Tages, wenn ich Allah treffe, dass keiner von euch zu mir kommt und sein Recht einfordert, weder in Bezug auf Blut noch in Bezug auf irgendein Vermögen. Blut heißt, dass ich zum Beispiel jemanden zu Unrecht getötet habe. Und Vermögen ist, dass ich jemandem Unrecht getan habe, indem ich zum Beispiel die Preise festgelegt habe, die einen dadurch benachteiligt habe, zugunsten der anderen. Ja? Denn wenn du die Preise festlegst, dann ist ja klar, dass der Händler normalerweise davon dadurch benachteiligt wird. Vielleicht profitiert der Käufer, aber mit welchem Recht lässt du den Käufer profitieren und den Verkäufer wirst du einen Nachteil erleiden? Und umgekehrt genauso. Und deswegen, dadurch, dass der eine die Preise höher macht, macht der andere die Preise niedriger, dadurch wird der andere gezwungen, die Preise auch niedriger zu machen und so weiter und so fort. Wie gesagt, dieses Prinzip von Angebot und Nachfrage funktioniert und da braucht man nicht eingreifen. Sobald du eingreifst, kann es sein, dass du einem von beiden Unrecht tust. Deswegen sagt Allah ist Al-Musa'ir. Allah ist derjenige, der die Preise festlegt. Er sagt, Allah ist auch Al-Qabid. Qabid, liebe Geschwister, bedeutet wortwörtlich, oder eine der Bedeutungen ist, dass man seine Finger einzieht. Ja, Qabada bedeutet, seine Finger einzuziehen, daraus eine Faust zu machen. Und Allah subhanahu in Bezug auf den Rizq und in Bezug auf die Preise, bei denen es hier geht und um die Versorgung, also den Rizq, den es hier geht, ist es Allah subhanahu wa ta'ala, der eben diesen Qabd macht. Und das hat zur Folge, dass eben der Rizq verringert wird. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala macht den Qabd und dadurch werden manche Leute weniger Rizq bekommen. Und Allah ist Al-Basit. Al-Basit ist genau das Gegenteil. Basit bedeutet, seine Finger zu spreizen, seine Hand zu öffnen. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Basit und dadurch werden die Leute weniger Rizq bekommen. Das also, er will damit sagen, diese Geschichte von Rizq mehr und Rizq weniger ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala betrifft. Und ich mische mich da auch nicht ein, nicht einmal im Festlegen der Preise. Und Ar-Razzaq oder Ar-Raziq, das ist er, subhanahu wa ta'ala, das ist sozusagen, yani, man sagt, Atful Khas ala al-Am oder al-Am al-Khas in diesem Fall. Das bedeutet, nachdem Allah dir erklärt hat, dass er Al-Musa'ir ist, Al-Qabid ist, Al-Basid ist, all das bedeutet was? Er ist Ar-Raziq. All das bedeutet, er ist Ar-Raziq. Okay? Das heißt, und deswegen sagt er, ich hoffe mir bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich ihn antreffe, ohne dass jemand von euch sein Recht von mir in Bezug auf Blut oder Vermögen einfordert. Also, dieser Hadith sagt erstmal ganz klar, dass es nicht der Fall ist. Das würde man aus dem Hadith direkt verstehen. Und deswegen entnehmen wir auch diesen Hukum aus diesem Hadith. Und zwar, dass eben das Festlegen der Preise seitens des Machtinhabers haram ist. Denn wenn nicht einmal der Prophet ﷺ das gemacht hat, dann dürfen auch andere Leute das nicht machen. Also noch einmal, es geht darum, dass jemand für andere Leute die Preise festlegt, mit dem er nichts zu tun hat. Okay? Ich kann für mich meine Preise festlegen, ich kann in meiner Firma die Preise, das ist mein Machtbereich, das ist kein Problem. Aber ich kann nicht anderen Leuten vorschreiben, wenn ihr Bücher verkauft, wenn ihr Häuser verkauft, wenn ihr, dann dürft ihr das nur machen zu einem bestimmten Preis. Diese Festlegung ist grundsätzlich nicht gestattet. Und das ist auch zu entnehmen aus der Aya im Koran Karim, wo Allah Azza wa Jalla sagt, Ya ayyuha alladhina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Das heißt, verzehrt euer Vermögen nicht auf nichtiger Weise untereinander. Denn sobald ich den Preis festlege und einen dadurch benachteilige, das bedeutet, einer bekommt Geld, Thaman oder Muthman zu Unrecht, weil der andere ist damit nicht zufrieden. Ja? Und zu Unrecht etwas zu bekommen, bedeutet es eben auf unrechtsame, auf nichtige Art und Weise zu verzehren. Manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, sind der Ansicht, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein, dass diese Angelegenheit erlaubt ist seitens des Machtinhabers im Notfall. dass also wenn es Bedarf gibt oder einen Notfall gibt, dass dann der Machtinhaber das Recht hat, einzugreifen, weil dadurch ein Schaden entstünde für die Bevölkerung. Wenn also plötzlich Nahrungsmittel zu teuer würden, weil die Händler sich zusammenschließen und bestimmte Preise untereinander ausmachen, dass dadurch der Machtinhaber eingreifen kann und sagen kann, ihr dürft das Brot, das Wasser, das Getreide, bestimmtes Obst nicht mehr verkaufen als für den Preis so und so, weil es eben einen Schaden gibt. Und wenn jemand argumentieren würde, dadurch kommt aber doch der Verkäufer zu Schaden, weil er könnte es ja teurer verkaufen, dann sagen wir, das ist richtig, aber der Schaden, den der Käufer erleidet, ist in diesem Fall zu vernachlässigen, denn er ist geringer als der Schaden, den eine ganze Stadt oder ein ganzes Dorf oder eine ganze Bevölkerung erleiden könnte. Insofern ist das eine Ausnahmeregel, wie man so schön sagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das bringt uns gleichzeitig auch zu einem anderen Thema, was direkt mit diesem zusammenhängt und auch an diese Stelle passt, ist die Geschichte von Monopolen auf Arabisch, Ihtikar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung, in Sahih Muslim, er sagt, la yahtakiru illa khati. Das heißt, nur ein Sünder monopolisiert. Nur ein Sünder monopolisiert. Insofern, was verstehen wir unter Ihtikar, was verstehen wir unter Monopolisierung? Darunter verstehen wir, dass jemand ein Produkt, wie zum Beispiel ein bestimmtes Nahrungsmittel, aufkauft, es dann zurückhält, bis die Preise steigen und dann erst wieder das Produkt dem Markt freigibt. Und aus diesem, Hadith ergibt sich des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass diese Form von Ihtikar, diese Form von Monopolisierung verboten ist, denn er hat es klar gesagt, la yahtakiru illa khati. Die meisten Gelehrten allerdings, rahimahumullah ta'ala, sind der Ansicht, dass es beim Ihtikar nicht um alle Sorten von Waren geht, sondern nur eben um Nahrungsmittel, weil dadurch auch natürlich der größte Schaden entsteht. Und sie beziehen sich dabei auf eine Überlieferung, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben wird, die allerdings umstritten ist. Er soll gesagt haben, man ihtakara ala al-muslimina ta'amahum darabahu Allahu bil-judami wal-iflas. Das heißt, wer die Nahrung den Muslimen vorenthält, den wird Allah mit Lepra und Pleite plagen. Und diese Überlieferung ist umstritten. Und deswegen können wir diese Überlieferung grundsätzlich vernachlässigen und bleiben dabei, dass allgemein das Monopolisieren, dadurch kommt ein Schaden für die Leute zustande, egal ob es um Nahrung geht oder ob es um Kleidung geht oder ob es um Brennstoff geht oder um was auch immer. Es gibt viele andere Sachen außer Nahrung, die auch für die Menschen wichtig sein können. Und was für dich nicht wichtig ist, ist vielleicht für den anderen besonders wichtig, auf der er seine Existenz aufgebaut hat. Das heißt, es geht nicht hier nur um Nahrungsmittel. Und das ist die erste Begründung. Die zweite Begründung ist, dass wenn wir den Hadith als authentisch bezeichnen würden, wie manche Gelehrte das gemacht haben, dann wenn wir ihn verinnerlichen aus einer Perspektive des Usul, dann begründet man hier nicht mit dem Mantuq, sondern mit dem Mafhum. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat von Nahrungsmitteln geredet, aber er hat nicht alles andere ausgeschlossen. Und deswegen, wer sagt, es geht nur um Nahrungsmittel wegen dem Hadith, der begründet sich auf den Mafhum und nicht auf den Mantuq. Und diese Art der Beweisführung in diesem Zusammenhang ist im Vergleich zu der allgemeinen Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, la yahtakiru illa khati, das heißt nur ein Sünder monopolisiert, kann dieser Beweis nicht standhalten. Und deswegen lautet die Regel, wenn wir eine Mafhum-Beweisführung haben, sie aber einer Aam-Aussage widerspricht, dann entfällt diese Mafhum-Beweisführung und sie hat keine Bedeutung. Insofern gilt diese Angelegenheit für alle Nahrungsmittel, nicht nur für alle Waren und nicht nur für Nahrungsmittel. Allah weiß am besten Bescheid. Auch in diesem Zusammenhang ist interessant zu betrachten, wie wäre es, wenn jemand einen Kaufvertrag eingeht und dieser Kaufvertrag zwei gleichzeitig beinhaltet. Weil wir haben jetzt gesehen, wir haben 7 verschiedene Bedingungen für Kaufverträge erwähnt. Und die Frage ist jetzt, wenn jemand 2 Kaufverträge macht, der eine ist erlaubt und der andere ist verboten. Aber beide Kaufverträge werden auf einen Schlag gemacht, in einem Kaufvertrag erwähnt. Erst einmal zur Verdeutlichung. Das heißt also, wir haben zum Beispiel 2 Thaman und 2 Muthman, okay? Oder eben nur 1 Thaman und 2 Muthman oder umgekehrt. Das sind alles Arten von 2 Verträgen in einem. Darüber geht es auch an Überlieferung mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was wir nicht meinen, ist, dass wir gleichzeitig 2 Kaufverträge abschließen. Damit haben wir kein Problem. Es geht um diesen berühmten Hadith, Naha alaihi wasallam an bay'ataini fi bay'a. Das heißt, wortwörtlich übersetzt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat 2 Kaufverträge in einem verboten. Aber was wir nicht damit meinen, ist, dass zum Beispiel du gehst einen Kaufvertrag ein und du sagst, ich kaufe das Produkt A für 5 Euro und ich kaufe das Produkt B für 10 Euro. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil wenn du in einen Supermarkt reingehst, aber was heißt weil, aber ich meine, das ist die Realität. Wenn du in einen Supermarkt reingehst und du kaufst den Einkaufswagen voll, dann ist für jedes einzelne Produkt ist ein bestimmter Preis festgelegt. Das heißt, in Wirklichkeit, auch wenn du am Ende nur 100 Euro bezahlst mit einem Schein, in Wirklichkeit zahlst du 20, 30, 40 Produkte und du bist bei jedem einen eigenen Kaufvertrag eingegangen. Und der Beweis, wenn eins von diesen Produkten, das du gekauft hast, sich im Nachhinein herausstellt, dass es kaputt ist, nicht funktioniert oder abgelaufen ist, falls es ein Nahrungsprodukt ist, dann gehst du zurück und tauschst nur dieses eine um und du hast nicht das Recht, alle Produkte, die du gekauft hast, wieder zurückzugeben, sondern nur diesen einen. Deswegen gehst du gleichzeitig 50, 100, mehr oder weniger Kaufverträge gleichzeitig an, je nachdem, wie lang dein Kassenzettel ist. Insofern, das ist nicht das Problem. Das heißt, wenn du für jeden Muthman einen klaren Thaman hast. Das Problem ist andersherum. Das Problem ist, wenn zum Beispiel nur ein Thaman erwähnt wird. Denn wenn ich viele Muthman habe und ich habe nur einen Thaman, der erwähnt wird, und der Kaufvertrag wird fasid, was mache ich dann? Das ist das Problem. Am Ende natürlich, wenn ich eingekauft habe, zahle ich genau einen Preis. Aber das ist ein Gesamtpreis, der sich zusammenzählt, der insgesamt sich aufsplitten lässt durch meinen Einkaufszettel. Für jedes Produkt zahle ich so und so viel Euro oder Cent. Insofern sind das zwei Paar Schuhe. Es geht hier darum, dass jemand sagt, wenn du dieses Produkt kaufst und dieses Produkt kaufst, dann zahlst du zusammen für beide 5 Euro. Wenn du das alleine kaufst und das alleine kaufst, zahlst du einen bestimmten Preis. Wenn du aber beide zusammen kaufst, dann zahlst du insgesamt, also wenn du alles einzeln kaufst, zahlst du 5 und 5. Aber wenn du beides zusammen kaufst, zahlst du zum Beispiel nur 9 statt 10. Ja? Dann hast du nur noch einen Thaman für 2 Muthman. Und das Problem ist jetzt in diesem Fall, was ist, wenn der Kaufvertrag ungültig werden sollte? Wie sollen wir dann eben damit umgehen? Und die Antwort lautet eigentlich ganz einfach: Wir schauen, was diese Waren in der Regel kosten würden und teilen dann jedem Muthman den entsprechenden prozentualen Anteil des Thaman, der bezahlt worden ist, zu. Einfaches Beispiel, wie ich gerade eben gezeigt habe. Er kauft zwei Produkte, Produkt A und Produkt B, zusammen für 9 Euro. Wenn man es einzeln kaufen würde, dann würde das eine 5 kosten, das andere auch 5 kosten. Also ist es ein Verhältnis von 1 zu 1. Darum geht es. Also sollte der Kaufvertrag in Bezug auf eines der beiden Produkte ungültig werden, dann weiß ich, dass ich genau die Hälfte des Preises nicht zurückverlangen darf. weil eben das eine Produkt ist ja in Ordnung. Ja. Beispiel dafür, jemand kauft zwei Autos gleichzeitig und sagt, normalerweise würdest du 50.000 Euro bezahlen, diesmal zahlst du aber insgesamt nicht 100.000, sondern zahlst nur 90.000 Euro. Okay? So, der kauft beide Autos und dann geht er nach Hause und merkt, das eine Auto, das funktioniert gar nicht. Dann hat er das Recht, das Auto zurückzugeben, ja, oder beziehungsweise ein gleichwertiges Verlangen und so, aber das ist ein anderes Thema. Aber entscheidend ist, dass wir müssen ja jetzt wissen, sollten Sie sich einigen, den Kaufvertrag rückgängig zu machen, dann müssen wir ja wissen, welches von beiden oder wie viel das eine Produkt wert ist und das andere Produkt wert ist. Also schauen wir, wenn Sie einzeln für den gleichen Preis verkauft würden, dann eben steht Ihnen die Hälfte des Betrages zu. Und umgekehrt sollte zum Beispiel das eine Auto normalerweise 50.000 kosten, das andere 60.000 kosten, na, zusammen verkauft für statt 110.000 Euro hat es für 100.000 Euro verkauft, dann eben ist das Verhältnis 5:6. Ja, dann musst du eben den entsprechenden Anteil ausrechnen. Und dann, also das heißt, das eine ist dann 5/6, sollten wir lieber nochmal richtig rechnen. Auf jeden Fall rechnet man den entsprechenden Anteil aus und dann kommt man eben auf den prozentualen Anteil, den man zurückbezahlen sollte. Und Allah Azzawajal weiß am besten Bescheid. Das heißt also, wir haben hier zwei Verträge in einem, aber wir haben zwei Verträge in einem. Und wie würde man dieses Problem normalerweise lösen müssen, indem man einfach für beides einen Preis nennt. Dass man eben sagt, guck mal zu, du kaufst beides zusammen für den Preis so und so. Aber sollte im Falle eines Falles der eine Kaufvertrag ungültig werden von beiden, dann ist eben das so und so viel Euro wert und das andere so und so viel Euro wert. Ja, ist ja gar kein Problem, weil ich kann ja sagen, wenn du die zwei Produkte einzeln kaufst, dann kostet das 50.000, das 50.000. Aber ich verkaufe dir beide zusammen für 80.000. Das heißt, ich gebe dir insgesamt für das so und so viel Prozent und das so und so viel Prozent. So schon hast du das Problem gelöst. Also, das ist auch in der Realität wahrscheinlich der Fall. Aber unser Problem ist ja, wenn dieser Vertrag ohne klare Benennung des Klammern ausgemacht worden ist und wir nachher einen Konflikt haben, möchten wir diesen Konflikt wieder lösen. Also schauen wir, was der Preis normalerweise in diesem Zusammenhang gültig wäre. Eine weitere Form, zwei Kaufverträge in einem zu machen, werden wir uns noch anschauen, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, nachdem wir jetzt wissen, wie ein Kaufvertrag zustande kommt, hat die islamische Scharia auch bestimmte Kaufverträge verboten. Und diese Kaufverträge, die verboten worden sind, sind deswegen verboten worden, weil sie entweder zu einem Schaden führen oder zu einem Schaden führen können. Diese zwei Wahrscheinlichkeiten gibt es. Da die verbotenen Kaufverträge von ihrer Anzahl her eingeschränkt sind, macht es Sinn, sich mehr über die Verbotenen zu unterhalten, als über die Erlaubten zu unterhalten, die ja grenzenlos sind. Einer dieser verbotenen Kaufverträge ist der Bay'vertrag nach dem Gebetsruf am Freitag. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharu al-bay'. Das heißt, sinngemäß übersetzt, oh, ihr glaubt, wenn zum Gebet gerufen wird am Freitag, dann eilt zu Allahs Gedenken und lasst den Bay'. Also hat uns Allah subhanahu wa ta'ala die Bay'-Verträge nach dem Gebetsruf am Freitag verboten. Und daraus, also die erste Frage, die wir uns stellen, um welchen Gebetsruf am Freitag geht es? Und denn am Freitag haben wir viele Gebetsrufe. Wir haben ziemlich genau 7 Gebetsrufe. Warum 7? Naja, weil wir haben beim Fajr 2 und beim Freitagsgebet auch 2. Richtig? Aber da natürlich der Freitag sich dadurch auszeichnet, dass das eben dort das Freitagsgebet stattfindet und dort der 7. Adhan stattfindet, der ansonsten an keinem anderen Tag stattfindet, geht es um speziell diesen Adhan, der am Freitag stattfindet, speziell. Aber nicht um den zusätzlichen, sondern um denjenigen Adhan, den der Imam, wie heißt es, der ausgerufen wird, nachdem der Imam die Kanzel bestiegen und die Leute begrüßt hat. Insofern geht es hier um den zweiten Adhan. Warum kann es nur um diesen zweiten Adhan gehen und nicht um den ersten Adhan? Ihr wisst, es ist eine Sunna von Uthman radiallahu ta'ala, an dem die Muslime sich schon immer halten, seit seiner Zeit bis heute, dass es eine Sunna ist, am Freitag einen zusätzlichen Adhan vor dem eigentlichen Adhan auszurufen. Und wie gesagt, dieser Adhan ist, oder der eigentliche Adhan ist derjenige, der ausgerufen wird, nachdem der Imam die Kanzel bestiegen hat. Der zusätzliche Adhan wird vorher ausgerufen, den hat Uthman radiallahu ta'ala eingeführt, nachdem die Leute viel wurden in der Stadt. Und dann hat er an einer Stelle in Medina, heißt Al-Zawra, jemanden beauftragt, den Adhan auszurufen, damit die Leute zum Gebet rechtzeitig erscheinen. Und dieser Adhan ist sicherlich nicht gemeint. Warum? Weil den gab es zur Zeit des Propheten s.a.w. noch gar nicht, und zur Zeit von Abu Bakr auch nicht, und zur Zeit von Umar auch nicht. Den gab es erst zur Zeit von Uthman radiallahu ta'ala anhu. Und danach waren die Gelehrten sich darüber einig, dass dieser Adhan eine Sunna ist und beibehalten wird, egal ob man sich in Medina befindet oder außerhalb von Medina befindet, egal ob es eine große Stadt ist oder eine kleine Stadt, spielt alles gar keine Rolle. Keiner von ihnen hat irgendeinen Unterschied gemacht in diesen Angelegenheiten. Insofern geht es aber hier bei diesem Verbot der Bay'verträge nicht um diesen von Uthman radiallahu anhu eingeführten, sondern um den von, den es schon zur Zeit des Propheten gab, alayhi salatu wassalam. Insofern, sobald der Muadzin Allahu Akbar ausruft, ist das Eingehen eines Bay'vertrages verboten. Und was bedeutet konkret das Eingehen eines Bay'vertrages? Das heißt, der Ijab und der Qabul, über den wir gesprochen haben. Ijab haben wir, ist meistens vom Verkäufer dieses Angebot, das er macht, und Qabul ist die Angebotsannahme seitens des Käufers. Das ist meistens der Fall, weil der Verkäufer sagt, ich verkaufe dieses Produkt für so und so viel, also macht er ein Angebot und der andere nimmt dieses an. Das ist normal die Reihenfolge, sonst kann es natürlich auch andersrum sein. Aber dieser Ijab und Qabul darf also nicht mehr stattfinden. Das heißt, sobald dieser nach Allahu Akbar anfängt, ist das verboten. Und sollte dieser vor Allahu Akbar stattfinden, ist dieser gültig. Warum ist das wichtig? Weil es könnte ja sein, dass jemand sagt, ich gehe einen Kaufvertrag ein, Ijab und Qabul, wie heißt es, wenn das Jum'a-Gebet um 1 Uhr mittags stattfindet, geht es um 1 vor 1 ein und dann hört er den Adhan rufen, aber weder der Thaman noch der Muthman wurden ausgehändigt. Und jetzt ist die Frage, darf man das dann noch oder nicht? Antwort ist, wenn dieser Ijab und Qabul vorher gemacht worden ist, darf man es, weil das ist der eigentliche Kaufvertrag. Wenn der Ijab und Qabul erst hinterher gemacht wird, dann wäre es eben verboten. Zu berücksichtigen ist, dass dieses Verbot nicht so allgemein ist, sondern es gibt Einschränkungen, die wir machen müssen. Einschränkung Nummer 1 in Bezug auf die Personen, die diesen Kaufvertrag eingehen, denn es kann sein, dass es für den einen von beiden verboten ist und für den anderen erlaubt ist. Wie zum Beispiel, wenn und es kann auch sein, dass es für beide verboten ist, es kann auch sein, dass es für beide erlaubt ist. Das einfachste Beispiel ist, wenn wir uns anschauen, für beide verboten nach dem Adhan ist, wenn zwei Männer, die zum Freitagsgebet verpflichtet sind, diesen Kaufvertrag eingehen. Erlaubt wäre es für beide, wenn zwei Frauen den Kaufvertrag eingehen, nachdem der Adhan ausgerufen worden ist, oder man begonnen hat, den Adhan auszurufen, und für den einen verboten, wann erlaubt wäre es, wenn es ein Mann ist und eine Frau ist, in Bezug auf die Beispiele vor. Warum? Weil eine Frau ist ja vom Freitagsgebet befreit, von der Pflicht des Freitagsgebetes. Dann kommt noch hinzu, dass es beim Sinn dieses Verbotes darum geht, dass man vom Freitagsgebet abgehalten wird. Denn sobald der zweite Adhan ausgerufen wird, ist man verpflichtet zu kommen zum Freitagsgebet. Also jeder Muslim, der zum Freitagsgebet verpflichtet ist, grundsätzlich, wann tritt diese Pflicht in Kraft, ab wann muss er letztendlich entscheiden? Weil ich zum Beispiel heute ist Donnerstag. Die Sonne ist untergegangen, also eigentlich ist schon Freitag. Islamisch, heute jetzt schon Freitag. Ich bin zum Freitag verpflichtet zu kommen. Ja, aber wann muss ich kommen? Muss ich jetzt schon hingehen und erscheinen? Nein, ich muss hingehen und erscheinen, sobald der zweite Adhan ausgerufen wird. Das ist der Zeitpunkt, an dem ich erscheinen muss, kommen muss. Und deswegen, wenn jetzt zum Beispiel, wenn das der Sinn des Verbotes ist, haben die Gelehrten sich gefragt, Tayyib, was ist jetzt mit Kaufverträgen, die im Sinne des islamischen Freitagsgebetes sind? Was kann das sein? Zum Beispiel, jemand seine Aura ist nicht bedeckt und er braucht Kleider, um seine Aura zu bedecken. Oder jemand, wenn er zu Fuß zum Freitagsgebet gehen würde, würde er das Freitagsgebet verpassen oder einen Teil davon verpassen. Also nimmt er sich ein Taxi und fährt dorthin. Denn natürlich, dass ein Taxi zu mieten ist ein Ijara-Vertrag, aber manche Gelehrte betrachten Ijara-Verträge als eine Form von Bär-Verträgen. Deswegen erwähnen sie es dazu auch. Deswegen all diese Arten von Verträgen, oder jemand zum Beispiel kauft sich Wasser, weil er durstig ist, weil er weiß, wenn er im Freitagsgebet ist und durstig ist, würde er sich nicht konzentrieren können auf das Gebet und so weiter und so fort. Das heißt, all diese Formen von Kaufverträgen oder Bär-Verträgen allgemein, die im Sinne des Freitagsgebetes sind, oder jemand zum Beispiel auf dem Weg zum Freitagsgebet kauft sich Parfüm, um gut zu riechen für das Gebet und so weiter. Alles, was im Sinne des Freitagsgebetes ist, ist kein Grund, es zu verbieten, sondern sind erlaubte Bär-Verträge, selbst nach dem zweiten Adhan. Die Frage ist nun, was ist denn, wenn jemand trotzdem solch einen Kaufvertrag eingeht, dann würden die meisten Gelehrten urteilen, dass dieser Kaufvertrag gültig ist, sahih ist. Allerdings die entsprechenden Personen, die das eigentlich nicht machen dürfen, sündigen. Und das hängt mit einer bekannten Thematik aus der Wissenschaft der Usul zusammen, dass das Verbot bezieht es sich auf den Kaufvertrag an sich oder auf eine Bedingung des Kaufvertrages, oder hat es eigentlich mit dem Kaufvertrag an sich gar nichts zu tun, sondern um eine Angelegenheit, die nicht eine Säule oder eine Bedingung des Kaufvertrages betrifft. Und das ist ja hier eindeutig der Fall. Denn der Zeitfaktor, in dem der Bär-Vertrag stattfindet, ist keine Verletzung eines Rücken des Bär-Vertrages, auch keine Verletzung einer Bedingung, eines Schart eines Bär-Vertrages. Insofern gibt es keinen Grund, den Bär-Vertrag für ungültig zu erklären. Aber trotzdem sündigen diejenigen Personen, die solche Sachen machen. Wie sieht es mit anderen Verträgen aus? Andere Verträge, abgesehen von der Meinungsverschiedenheit bei Vermietungen, andere Verträge sind hier auszuschließen, also sind nicht vom Verbot umfasst, nicht im Verbot inbegriffen. Also wenn zwei Leute zum Beispiel zur Moschee laufen würden und der eine zum anderen sagt, ich verheirate dir meine Tochter, und der andere sagt, ich bin damit einverstanden, die Bedingungen sind dafür also erfüllt, die für einen Ehevertrag stehen, und dann gilt dieser Ehevertrag, auch wenn das nach dem zweiten Adhan am Freitag stattfindet. Das heißt, es geht also hier tatsächlich um Bay'-Verträge und nicht um andere Arten von Verträgen. Und Allah weiß am besten Bescheid. Aus dieser Thematik, aus dieser Ayah im Koran Karim, aus dieser Thematik, schlussfolgern wir, dass die islamische Gesetzgebung sagt, Mittel erhalten dasselbe Urteil wie ihr Zweck. Mittel erhalten dasselbe Urteil wie ihr Zweck. Und deswegen, die islamische Gesetzgebung schaut nicht nur auf das, was man gerade tut, sondern auch, was sich daraus ergibt. Ja, deswegen, der Bay'-Vertrag an sich ist ja nicht das Problem. Du kannst ja kaufen und verkaufen. Das ist ja halal. Wa ahallallahu al-bay'a. Allah hat den Bay'-Vertrag halal. Aber die Frage ist, was ergibt sich daraus? Ach so, daraus ergibt sich, dass man das Freitagsgebet verpassen könnte oder einen Teil davon verpasst, wozu man eigentlich verpflichtet ist, also ist es verboten. Denn es führt zu Verbotenem, dann wird das, was halal ist, auch verboten. Ja? Insofern ist diese, auf Arabisch heißt diese Regel, die ich vorhin erwähnt habe, Al-Wasail Akhidatun Hukma Maqasidiha. Und dafür gibt es zahlreiche Beweise für diese Regel im Koran Karim, das Sunna des Propheten, Allah sagt zum Beispiel, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Sie sollen, die Frauen, und sie sollen ihre Füße nicht aneinander schlagen, damit nicht bekannt wird, was sie von ihrem Schmuck verborgen tragen. Zu dem Schmuck von Frauen gehören eben Ringe Fußreifen oder wie auch immer die nennen mag. Und diese Sachen, manche Frauen schlagen sie aneinander, um Aufmerksamkeit zu erwecken bei den Männern. Und das ist eben eine Form von, das Schlagen an sich ist ja nicht das Problem. Aber die Frage ist, was ergibt sich daraus? Daraus ergibt sich eben diese verbotene Form der Verführung. Und alles, was zu Verbotenen führt, gilt ebenfalls als verboten. Und deswegen, Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu hat ja diesen berühmten Baum in Hudaybiyah absägen lassen oder abschneiden lassen, unter dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Treueschwur angenommen hat von den Sahaba, die dabei waren. Und das ist Allah hat den Baum sogar im Koran erwähnt. Allah sagte, dass diejenigen, die darunter den Treueschwur gesprochen haben, Allah mit ihnen zufrieden ist. Und der Prophet sagte, niemand, der unter dem Baum Treueschwur geleistet hat, wird ins Höllenfeuer eingehen. Das heißt also, wenn das andere Gruppen auf der Welt wären, außer die Muslime, die hätten diesen Baum wahrscheinlich verehrt und ihn zu einem heiligen Baum erklärt und dann Sachen daran gemacht, die Allah subhanahu wa ta'ala missfallen. Insofern, Umar al-Khattab sagt, das ist ein Baum. Wenn dieser Baum dazu führt, dass Leute ihn anfangen anzubeten oder Segnungen von ihm zu ersuchen wollen, dann mache ich diesen Baum lieber weg und wir haben eh nichts mehr von dem Baum. Und der Baum war auch nicht derjenige, das Besondere war der Segen Allahs subhanahu wa ta'ala in diesem Moment. Tayyib. Und dafür gibt es viele, viele, viele Beweise dafür, wie gesagt, dass man aufpassen muss, was sich aus einem Vertrag konkret ergibt. Und Allah Azza weiß am besten Bescheid. Jetzt gucke ich ganz kurz nochmal nach, wie viel Zeit wir noch haben. Dann würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle nicht ein neues Thema noch, also das heißt ein neues Thema, ist kein neues Thema, aber es gibt das nächste Thema für den nächsten Unterricht, inshallah ta'ala, die verschiedenen Formen, wenn man zwei Verträge in einem macht, denn der Prophet, wie ich vorhin darauf hingewiesen habe, hat das verboten. Und die Frage ist, was meinte er damit, welche Formen gibt es da und wie gehen wir mit dieser Thematik um? Das ist etwas größer und das lassen wir inshallah ta'ala, das können wir jetzt nicht in den nächsten paar Minuten machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein langes und nützliches Leben bescheren, dass wir inshallah ta'ala das lernen dürfen. Allahumma amin. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam. Wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.